Ich fahr gerade nach Karlsruhe, ich fahr gerade nach Köln. Ich fahr gerade durch Stuttgart und danach zur Hölle. Gib mir die Uzi, ho. Schrei der Patronen, es macht Boom, Pow. Creepe ich ein Spike, weißt du, Skinny Satan ist wieder im Blutrausch. Yeah, yeah, du holst hier Fashion-Tipps von Justin. Yeah, yeah, ich hol mir Holo-Tipps für ihn. Yeah, yeah, du bist eine dumme Flasche. Yeah, yeah, du findest Tadel legitim. Ah, während ich weiter quäle mit der Kreissäge, kauf ich mir von dem Drogengeld ein Planeten. Wow, Mann, ich bin der Shit und immer auf den Scheiße und bin immer unfreundlich, aber hoch, ich kann mir das leisten, von über Fashion zu rappen. Ich habe den Gatling und wie geworden, Panzertape auf dein Maul im Heizkeller und dir fehlen die Worte. Gott, einen liebenden Pimp, ich bin evil as fuck. Yeah, evil as fuck. Sieh deine Bitch aus, dann zieh ich dich ab. Yeah, zieh ich dich ab. Emoji, Spitfire in der Booth, yeah. Konsumier Interviews, von diesem DJ Roos, jump durch den ganzen Room, das denn nicht bestes Booth, hänge nur mit der Crew, fahren zu sehr dem Coup, richtig, ich bin der Boss, wir sind die Kings in der South, wir sind die Kings in der South, wenn du mich siehst, dann lauf, hol ich im Lambo Gallardo, tschüss, Film, schau Casado, tschüss, fliegen zusammen nach Milano, teilen uns eine Avocado, reiß mir den Joker vom Hals, baby, ich steh auf Gewalt, deine besessenen Augen verraten, du bist durchgeknallt, ich mache dir ein Dutzend Kinder, baby, ich versuch dir den Hintern, du kennst deine Freundin von Tinder, was zum Fick ist Tinder, du folgst mir auf Snapchat und Twitter, du likest alle Bilder auf Insta, ich bin nicht dein Märchenprinz, ich bin so hart wie Miss Finster.